Gesichter 1 und 2 aus Helle Nacht von Emmy Hennings, aufgenommen für LibriVox.org. Diese Aufnahme ist lizenzfrei und in öffentlichem Besitz. Gesichter 1. Ein elfenbeinheller, langhallender Schrei. Und ein blumenbehangenes Schiff gleitet auf schmiegsamen Tonwillen in weißes Flockenmeer. Dann sinkt das Schiff, sinkt und versinkt. Berauschte Passagiere ahnen und träumen und werden Nerv- und Strahlenbündel. In abendlicher Hütte fallen die Bleiaugen des Kindes in Todesschlaf und ein noch nie geküßter Mund verblasst. Schnitterin beugt sich über Kaminfeuer. Linsengericht murmelt Litanei und die Sehnsucht schwebt, eingehüllt in blauen Rauch, zum ländlichen Abendhimmel hinan. Singender Flötenton durchzittert die Blütenbombe. Singender Ton klagt, wimmert, schwillt an, jubiliert. Der himmelsstürmende Osterakkord braust. Es kracht die Blütenbombe beim besiegenden Orgelton. In allen Adern triumphiert es. Da sickert überwundenes Märtyrerblut aus geweihtem Opferweiß. Alle Bänder fallen Rosenregen. 2. Ein hölzern Würfelhaus ist meine Ruhe. Die leiseste Besorgnis macht mein Haus schwanken. Die leiseste Besorgnis. Das ist der Augenblick, in dem ich alles verspielen oder gewinnen kann. Und lächle ich? Gelingt mir dies nach meinem Willen? Knacken meine Finger wohllüstig vor Energie? Mein Größenwahn fliegt zu den Sternen. Mein Kartenhaus wird Fundament, steinern Denkmal, das nicht wanken kann. Und klatsche ich in die Hände, ob einem gut gelungenen Kartenkunststück, Baumeister ich, gespreizter Gaukler. Wie falle ich von der hohen Leiter der Illusionen? Klappernd stürzt mein Turmbau. Würfel, bronzene, werden Fratzen der Angst. Meine Schultern sinken, die Beharrlichkeit fällt vom Glockenstuhl meiner süßen Kirche. Schrie nicht ein geflickter Gott den buntesten Schrei? Meine Kunst ist zu Ende. Und von der leichtsinnigen Bühne stürzt ein Verwundeter, verneigt sich höflich zum letzten Mal. Ein Sterbender fällt in das Meer, das keine Ruhe bringt. Ende von Gesichter 1 und 2.